Wir sind krank, ja, der Virus hat uns beide infiziert. Nimmst du einen Atemzug, hast du uns schon inhaliert. Ich schau jetzt nicht hin, aber hab dich trotzdem im Visier. Wenn du mich aus den Augen verlierst, dann steh ich hinter dir. Ich kann zwar versuchen, meinen Verstand unter Kontrolle zu kriegen, aber es ist einfacher, mich mit dir in die Wolle zu kriegen. Also pass jetzt besser auf, denn Reime sind meine Kugeln. Du arme Sau, hast kein Internet und kannst nicht mal nach Pleite googeln. Verstehst du nun endlich, du bist hier einfach total fehl am Platze. Dir wär's am liebsten, wenn ich von deinem Weizenmehl abkratze. Du Kackbratze, denkst du, dass ich dein Spiel nicht gerafft hatte? Bist du noch gern gesund, dich anzustecken, hab ich geschafft, Atze. Du kennst den Weg raus, raus, raus aus der Hölle. Wir kriegen wirklich jeden in 100% der Fälle. Niemand kann deinen Arsch jetzt mehr aus dem Verderben ziehen, denn Vitamin D hinterließen hier Zustände, die verheerend blieben. Dieser Kant, diese Bande hat dich infiltriert. Wir sind krank, wir sind krank, wir sind infiziert. Vielen Dank an das Land, das uns ignoriert. Wir sind krank, wir sind krank, wir sind infiziert. Dieser Kant, diese Bande hat dich infiltriert. Wir sind krank, wir sind krank, wir sind infiziert. Vielen Dank an das Land, das uns ignoriert. Wir sind krank, wir sind krank. Ich katapultiere meine galvanisierte Faust ins Ungesicht. Du wunderst dich, bis ein Kick in deinem Magen dein Wundern unterbricht. In unterm Strich produzieren meine Kicks ein Wunderzunder Funkellicht, das sich zurückbefördert in die kunterbunte Unterschicht. Bis deine minderwertige Musik im Untergrund verschwunden ist und du mit Hundeblick unter herumlungernden Noten sitzt. Doch da du jung, gesund und munter bist, jedoch unsicher und ungeschickt im Umgang mit bewundernswerter Kunstgeschichte des deutschen Hip-Hop von 06 bis zum heutigen Tag, wirst du von teuer bezahlten Leuten gefragt, ob die eloquenten, noch äußerst suspekten Texte von Vitamin C auch nur auf geringster Ebene einen Sinn ergeben. Du knapperst an den Fingernägeln und wartest unserem Sinn erlegen und blind ergeben, eigentlich auf einen Geistesblitz. Auch deine Antwort lautet: Ich weiß es nicht. Gut erkannt, diese Bande hat dich infiltriert. Wir sind krank, wir sind krank, wir sind infiziert. Vielen Dank an das Land, das uns ignoriert. Wir sind krank, wir sind krank, wir sind infiziert. Gut erkannt, diese Bande hat dich infiltriert. Wir sind krank, wir sind krank, wir sind infiziert. Vielen Dank an das Land, das uns ignoriert. Wir sind krank, wir sind krank, wir sind infiziert.